was zwischen uns begann, stand unter keinem guten Stern. Glaubst du, wir wären irgendwann uns einander zu fern? Doch für die Liebe ist kein Weg zu weit. Für die Liebe gibt es nie zu wenig Zeit. Gebe es im Jahr nur einen Tag, an dem wir zwei zusammen sind. So würde ich auf diesen einen Tag mich freuen wie auf Weihnachten ein Kind. So würde ich auf diesen einen Tag mich freuen wie auf Weihnachten ein Kind. Du sprichst von Freundschaft, nicht von Liebe, die aus der Ferne uns nur bliebe. Du meinst, wir könnten uns zu selten sehen und sollten deshalb auseinander gehen. Doch für die Liebe ist kein Weg zu weit. Für die Liebe gibt es nie zu wenig Zeit. Gäbe es im Jahr nur einen Tag, an dem wir zwei zusammen sind, so würde ich auf diesen einen Tag mich freuen wie auf Weihnachten ein Kind. So würde ich auf diesen einen Tag mich freuen wie auf Weihnachten ein Kind. Die Liebe niemals gehen, ganz gleich wie lang wir uns nicht sehen. Denn die Sonne bleibt auch stehen, wenn sich Wolken unter ihr zusammenziehen. Denn für die Liebe ist kein Weg zu